Abschnitt 51 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Beschwörung. Noch einmal, ehe ich in Kot und Chlor verrecke, reiß meine heißen Augen ich zu euch empor. Zerteilt die düstere Dornenhecke und sammelt euch im Chor. Lob singt, wenn an Erlösung ihr nicht glaubt, wenn Rauch und Regen euch das Morgenrot verrammelt. Lob singt, schluchzt, flüstert oder stammelt, den Sonntag, den zu feiern euch der Baal erlaubt. Die selige Verbrüderung im Stadtbahnzug, die mädchenweise Wallfahrt zu den Flüssen mit Dampfer, Mond und frechen Zungenküssen, brüllt Nervenarien zu Gott, der das zerschlug. Nur schweige nicht, wo alles halsgeschwollen tutet, die Geldverdiener, Mönche, Kinderkreis, springt auf, habt Hunger, knetet, lauft euch heiß, denn die Maschine, die euch treibt, ist weiß geblutet. Blau über euch die Fahne wieder flattert, der heilige Schwung, o hochgebaute Welt, wenn dieses noch zerschellt, seid ihr nur wert, dass über euch Gomorra rattert. Seid schuldig ihr, dass ich in euch mit Ruhm mitschuldig werde, kein Überabel, dass sich die angegraute Fabel aufschwingt zu ewigem Götzentum. Ende von Beschwörung.